Toulouse. Bonjour, Ambour und herzlich willkommen natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu unserer vierten Folge von Wollgespräche. Ja, Julia, wir haben jetzt beide unseren Urlaub hinter uns, jetzt haben wir wahrscheinlich viel zu erzählen. Sollen wir trotzdem nicht mit dem Urlaub, sondern mit den Strickthemen anfangen? Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Wir können es ja kürzer halten. Ja, bei mir gibt es auch nicht viel zu erzählen, deswegen muss ich es kurz halten. Das ist ganz einfach. Ja, ich kann ganz kurz berichten, ich habe tatsächlich ein fertiges Projekt. Und zwar den Loopschalt, von dem ich letztes Mal berichtet habe, den ich so in Anlehnung an das Starshower-Muster gestrickt habe, aus Tiegelgarn von Susanne. Und der ist fertig geworden, allerdings quasi noch vor dem Urlaub. Ich habe nur noch kein Foto, weil ich ihn dann bei meinen Eltern liegen gelassen habe, um so wenig Gepäck wie möglich zu haben. Wir waren ja zu Fuß unterwegs und da ging es um Gepäckreduzierung und Minimierung. Und deswegen habe ich den bei meinen Eltern gelassen. Und ja, ich habe ihn noch nicht wieder in den Händen. Insofern kann ich kein Foto zeigen. Es ist ein bisschen schlecht organisiert von mir. Das ist es aber auch schon zu fertigen Projekten. Also ich habe was zu berichten, aber nicht viel. Ja, okay, aber immerhin, du wirst ihn wahrscheinlich die nächsten Wochen auch nicht brauchen, wenn ich mir das Wetter in Hamburg so angucke. Ja, ich fürchte auch, das ist nichts für warme Schals. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden, es war ja ein bisschen abgewandelt im Design. Ich habe da das Ganze A zweifarbig gemacht und B mit Short Rows die zweifarbigen, also die Kontraststreifen unterschiedlich breit gemacht und das ist ziemlich genau so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und die Wolle hat auch genau gereicht, dieses kleine Mini-Knäuel, so ein Madeleine Tosh Unicorn. Und insofern, ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und ich hoffe, ich kann euch bald ein Foto nachreichen. So, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ich habe auch genau ein Projekt fertig, ein paar Socken. Die Socken, von denen ich letztes Mal berichtet habe, die ich ohne Anleitung stricke, sondern mehr so nach Bild, die mich letztes Mal ja auch schon massiv auf Trab gehalten haben, weil ich zu blöd war zu zählen. Ein paar Mal musste ich noch hin und zurück und Sachen neu stricken, einfach weil es nach Bild gestrickt wurde und nicht nach Anleitung. Von daher, das passt schon. Ich habe aber das Knäuel tatsächlich aufgebraucht und zwar komplett aufgebraucht. Ich habe nur noch so 4 kurze Enden vom Fädenvernähen übrig. Von daher, voller Erfolg, würde ich sagen. Ja, das klingt super. Ich habe die Fotos schon auf Ravelry gesehen. Die sehen toll aus, die Socken. Gefallen mir gut. Danke. Ja, was gibt's zu den Wips zu berichten? Ja, ich kann sagen, ich habe, seit wir aufgenommen haben, eigentlich an meinem Pullover nicht weiter gestrickt. Da war das Rückenteil ja fertig geworden, aber mehr habe ich dann auch seitdem nicht daran getan. Die Mütze ist auch wetterbedingt nicht aus ihrer Projektbeuteltasche herausgekommen. Und das Urlaubsprojekt, was ich angefangen habe, fasziniert mich jetzt nicht total. Ich bin nicht völlig begeistert, aber es war ganz okay, aber viel dran gearbeitet habe ich nicht. Es ist, die Anleitung heißt Decay von Christopher Sellis oder so ähnlich. Und gestrickt habe ich das mit einem Knäuel Merino in Fingering-Stärke, was ich letztes Jahr in London auf einer Dienstreise gekauft habe bei Einid London. Es ist auch von Einid London und es ist eine Färbung, die ist, also der halbe Strang ist weiß und dann gibt es immer, und die andere Hälfte ist so hellblau, dunkelblau, hellblau, so ein kleiner Farbverlauf drin, sodass es immer schöne gleichbleite Streifen gibt. Und das Muster sieht halt vor, dass man bei eben so bunt gefärbten Garn loslegt und einen Teil der Wolle strickt man glatt rechts und in einem asymmetrischen Dreieck. Und bei einer Kontrastfarbe macht man dann ein Lochmuster rein. Und ich habe da sehr lange rumexperimentiert, bis es mir so optisch gefiel, dass ich gesagt habe, so kann ich das lassen. Erst habe ich nur die dunkelblauen Stellen mit Lochmuster gemacht, das sah blöd aus. Dann habe ich die weißen Stellen mit Lochmuster gemacht, das sah auch blöd aus. Und jetzt mache ich die kompletten blauen Streifen in Lochmuster und das gefällt mir deutlich besser. Ich habe im Projekt schon ein Foto drin, das ist aber die Variante mit Weiß macht das Lochmuster. Insofern ist es nicht ganz perfekt, aber da kann man sich ungefähr vorstellen, wie das aussieht. ich habe das für mindless gehalten, weil ich dachte, naja, glatt rechts und ab und zu mal ein bisschen Lochmuster stricken. Ja, es ist auch mindless. Das Problem ist, man muss dauernd hingucken, um die Farbwechsel nicht zu verpassen. Was es dann nicht so richtig mindless macht, weil man dauernd hingucken muss. Und trotzdem habe ich Farbwechsel verpasst, wenn ich mich dann doch mal unterhalten habe oder so. Und insofern, ich habe nicht wirklich viel gestrickt unterwegs. Also wenn ich 20 oder 30 Gramm verstrickt habe in den 2 Wochen Urlaub, dann war das viel. Ich hätte auf der Rückfahrt im Zug schön stricken können, aber da hatte ich einen Mückenstich in der Hand und die Hand war relativ dick geschwollen und Stricknadel halten war nicht so gut. Also ich habe dann mal so eine halbe Stunde probiert und es dann wieder aufgegeben. Insofern, ja, es ist nicht wirklich vorangekommen in 2 Wochen Urlaub. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, das hat mich noch nicht ganz überzeugt. Ich stricke noch ein bisschen, vielleicht ziehe ich es aber auch wieder auf. Aber ich weiß auch noch nicht, was ich sonst mit dem Garn machen soll. Aber es würde eigentlich ganz gut passen. Insofern, ich lasse das mal noch ein bisschen reifen. Ja, so viel von meiner Seite. Das war's mit deinem Work in Progress. Ja, mehr gibt's nicht. Das ist überschaubar, wobei ich habe auch gar nicht so viel. Handliches Gepäck. Ich meine, ich hatte einen 8 Kilo oder 10 Kilo Rucksack und da nimmt man maximal 100 Gramm Wolle mit. Und insofern hatte ich nicht so die Auswahl. Ja. Aber ich habe ein Work in Progress, was ich vorgestern angeschlagen habe, und zwar Flipflop-Socken für meinen Mann. Der läuft so gerne in Flipflops rum, hat aber auch latent kalte Füße und ein paar habe ich ihm schon gestrickt. Da gab es mal eine Anleitung in der Nitti, die heißt Lickety Split. Und ein paar hat er davon schon und dann habe ich gemeint, ob er nicht noch ein paar wollte, guckt er mich an. Oh ja! Und dann habe ich vorgestern angeschlagen und da bin ich aber noch nicht so wirklich weit. Da gibt es noch kein Foto und keine Projektseite, aber das schaffe ich vielleicht noch irgendwie in den nächsten Tagen, sodass unsere Hörer da noch eine Chance haben, auch ein Bild zu sehen, wenn es dann was zu sehen gibt. Also bis jetzt ist es noch nicht so richtig weit gediehen. Also ich muss ja sagen... Aber das war es wirklich bei mir. Ja, ich muss sagen, Flipflop-Socken, das ist so ein Konzept, das überzeugt mich nicht so richtig, weil wenn es warm genug für Flipflop ist, warum trägt man dann Socken? Aber gut, jeder wie er mag. Ja, aber es ist zum Beispiel für die Sauna total toll, wenn du deine Badeschlappen Flipflops sind und du dann im Ruheraum kalte Füße kriegst, kannst du die Socken anziehen und trotzdem hinter die Flipflops anziehen, wenn du mal aufs Klo gehst oder so. Das ist top. Ja, aber dann werden doch die Socken nass. Na, die trocknen ja schnell, die Schuhe. Aber das ist schon, also für so Dinger ist das nicht unpraktisch. Und außerdem sind die Flipflops, also die von meinem Mann sind zumindest extrem bequem. Und er trägt sie deshalb so gerne, weil sie bequem sind, aber ohne Socken ist ihm halt manchmal zu kalt. Okay. Und er läuft damit ja nur in der Wohnung rum, da ist es nicht so peinlich. Die Socken da in die Flipflops. Um den Peinlichkeitsfaktor geht es mir gar nicht. Ich finde einfach nur die Vorstellung abwegig, aber gut. ja, was ist bei mir so auf den Nadeln im Moment? Der Pulli, mit dem ich mich ja auch schon eine Weile quäle, der ist genau bis zu den Armausschnitten gekommen, weil an der Stelle war ich dann unterwegs. Ich war ja mit Auto unterwegs, ich konnte also mehr mitnehmen. Was ich allerdings nicht eingepackt habe, ist das Buch, das ich habe. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wie das heißt. Das ist von Vogue Knitting. Das ist so ein Nachschlagewerk für alle möglichen Stricktechniken und was man so wissen muss. Und da ist auch sehr gut drin erklärt, wie man Armausschnitte berechnet. Und da ich ja für diesen Pulli keine Anleitung habe, brauche ich ein bisschen Hilfestellung bei den Armausschnitten. Aber das Buch hatte ich nicht dabei, also habe ich bis zu den Armausschnitten gestrickt und seitdem ruht das gute Stück. Dann habe ich ja nämlich die Socken zu Ende gestrickt und nachdem ich die Socken zu Ende gestrickt habe, habe ich auch gleich neue angeschlagen. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich so ein Sockenstricker werde. Und zwar habe ich die Wolle, die ich als, oh Gott, war das der Mai-Preis? Ich glaube, es war im Mai. In der Podcasting auf Deutsch-Gruppe gibt es ja MMM 2016 und jetzt versuche ich mal aus dem Stegreif zu überlegen, wofür das MMM steht. Maschen? Motto? Motto? Motivation? Wie auch immer. MMM 2016. Aus der Wolle, die ich dort gewonnen habe von Schlumpfine, von Diana, habe ich sofort Socken angeschlagen, weil das Paket ist aufgemacht worden. Also wir haben es aufgemacht und mein Freund hat sich sofort in die Farbe der Wolle verliebt und hat gesagt, ich habe doch erst ein paar Socken. Und damit er jetzt ein zweites Paar Socken bekommt, habe ich also direkt, nachdem das andere Paar fertig war, neue angeschlagen. Läuft ganz gut, schlichte Socken, Stinos sozusagen. Ich bin jetzt bei den Zwickelzunahmen an der ersten. Ich stricke immer von unten, von der Spitze, also von daher die Ferse habe ich noch vor mir. Ja, aber es läuft ganz gut. Ja, das ist doch fein. Das ist Da es. ist die Wolle doch gleich gut verarbeitet. Ja, ich befürchte nur, dass es dann also keine Punkte gibt für MMM 2016, sondern das ist ja keine Stashwolle. Wobei bei Diana war sie Stimmt. natürlich Stashwolle. Naja. Ja. Aber immerhin hast du sie nicht lange eingelagert. Nee, gar nicht eingelagert. Sie lag wirklich nur auf Siehste? dem Wohnzimmertisch und hat darauf gewartet, dass das andere Paar Socken fertig ist. Ja, ich habe mir ja doch den Vorsatz gegeben, für dieses Jahr nur neue Wolle zu kaufen, wenn ich sie sofort verarbeite. Und in dem Sinne wäre das ja auch nur neue Wolle, wenn man sie sofort verarbeitet. Das stimmt. Insofern ist sie ja gar nicht wirklich in den Stash gewandert. Sie ist ja sofort auf die Nadeln gelaufen. Genau. Also kein Stash-Zuwachs Nee, in Betracht. Stash-Zuwachs ist es nicht. Ich habe auch die hehre Hoffnung, dass das Knoll alle wird von zwei Paar Männersocken. Das sollte eigentlich funktionieren. Ja, das denke ich auch. Das war's mit den Strickprojekten und dann ist natürlich noch Tour de Vlies. Parallel zur Tour de France. Ich habe also auch zwei Spinnprojekte. Eins für zu Hause, das ist ein Kammzug, südamerikanische, und ich habe keine Ahnung, welche Rasse da eigentlich dahinter steckt. Also südamerikanische ist ja jetzt keine besondere Rassebezeichnung. Der läuft ganz gut. Ich bin ein bisschen unzufrieden, weil da so viel dickere Härchen drin sind, die ich alle rauszuppel. Da soll ja hinterher ein Babyjäckchen draus werden und dann finde ich das so ein bisschen unschön, wenn das dann piekt und sticht. Und deswegen bin ich da relativ langsam, weil ich das halt alles rauszuppel. Da bin ich jetzt so zu 80% mit fertig mit dem Spinnen. Also während der Tour wird es nichts mehr, die Tour geht nur noch bis heute. Aber das wird trotzdem in den nächsten Tagen fertig, dann wird es noch gezwirnt. Das ist also das, was ich auf dem Spinnrad habe. Und dann hatte ich ja für unterwegs, schließlich habe ich meine eigene Tour de France gemacht, den Kampfzug vom Wollfest 2014. Da bin ich auch ein bisschen weitergekommen, da habe ich unterwegs regelmäßig dran gesponnen. Und dann auf der Rückfahrt letzte Woche Samstag die Spindel geschrotet. Das ist so eine, also der Wirtel oben, der ist aus einer. Jetzt kommt wieder der Holzexperte durch. Das ist, ich würde sagen, Schichtholz oder MDF-Platte oder wie auch immer. Und da ist so ein Muster reingefräst, ein Pentagramm. Und das hat dann so ganz feine Stege. Und ich griff in die Handtasche, in der ich die Spindel hatte, auf der Suche nach dem Portemonnaie. In Frankreich muss man ja auf der Autobahn Gebühren bezahlen. Und ich war dann in Hektik, weil plötzlich diese Mautstation kam, greife in die Tasche. Und in dem Moment, wo ich reingreife, den Widerstand merke, lässt der Widerstand auch schon nach. Und da habe ich den Wirtel abgerissen. Oh nein. Ja, es ist schon das zweite Mal, dass diese Spindel kaputt gegangen ist. Aber mein Freund hat sie auch diesmal wieder geklebt und zwar ziemlich zeitnah, gleich am Sonntag. Und er hat sie so verstärkt mit Kleber, dass sie, also sie sieht nicht mehr schön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist zwar alles durchsichtig getrocknet, aber es ist wirklich wie so eine dichte Klebmasse um all die dünnen Stellen. Also schön ist sie nicht mehr, aber sie spinnt deutlich besser als vorher, muss ich sagen. Das heißt, er hat es auch gut ausgewuchtet. Ja, nach dem ersten Reparieren war das ein bisschen ungleichmäßig. Da hat die angefangen zu tudeln, aber jetzt, naja, dadurch, dass einfach so viel Kleber in der Mitte ist, je mehr Gewicht du in der Mitte einer Spindel hast, desto gleichmäßiger läuft sie, desto ruhiger läuft sie. Ja, liegt in der Ja, ist Natur doch der eigentlich Sache. perfekt. Ja, nur nicht mehr schön. Ja, gut, die Frage ist, willst du sie, weil sie schön ist oder weil sie gute Wolle macht? Ja, am besten für beides. Ja, das ist natürlich wahr. Ja. Aber nur schön wäre irgendwie auch blöd. Ja, das stimmt. Am besten beides. Ja, völlig d'accord. Ja. Ja, das mit der Tour de Vlies habe ich schon ganz deutlich gemerkt. Ich habe ja im Urlaub immer mal, wenn wir dann zwischendurch mal ein WLAN hatten, habe ich auch mal ein bisschen online geguckt bei Ravelry und habe festgestellt, in dem MMM-Thread passiert ungefähr gar nichts. Also es scheint die ganze Yeti-Gruppe scheint, die ganze Podcasting auf Deutsch-Gruppe scheint sich irgendwie in den Tour de Vlies-Threads oder im Urlaub zu befinden. Und da ich selber ja nicht spinne und auch nicht so wirklich dann Zeit hatte, mich da noch einzulesen im Urlaub oder die Gelegenheit, habe ich dann irgendwie gedacht, so, die Gruppe ist gerade offensichtlich verschollen. Alle Yetis sind irgendwo in ihren Höhlen und spinnen. Oder sie sind selbst im Urlaub. Es war wirklich völlig ausgestorben. Ich dachte so, ich kann noch was Spannendes lesen, aber nix da. Keiner traut sich in die MMM-Gruppe. Das übt einen gewissen Truppenzwang aus und ich fühle mich fast genötigt, doch mit Spinnen anzufangen. Aber eigentlich will ich ja gar nicht. Also ich muss, weil ich finde, ich habe genug sitzende Hobbys. Ja, ich muss gestehen, ich bin auch nach den ersten ein, zwei Tagen aus der Tour, aus der Team Yeti Tour de Fleece Truppe ausgestiegen, weil da so viele Posts kamen. Ich hatte unterwegs auch nicht immer gute Netzabdeckung und wenn du dann einmal am Tag reinguckst und da sind 10 Seiten Posts zu lesen, ich meine, natürlich sind die Fotos schön, aber das ist einfach Zeit, in der ich dann zum Beispiel nicht spinnen kann. Und das war mir einfach zu viel. 10, 20 Seiten, das funktioniert nicht. Deswegen habe ich die Tour für mich alleine gemacht, war noch im Spinnernetz unterwegs, aber ansonsten leider, dieses Jahr nicht im Team Yeti. Oh. Ja. Ja, aber das ist schon krass, was da, ja, wenn man das so mitkriegt, jeder spinnt irgendwo irgendwas, probiert was aus. Also das fand ich schon, egal wo man hinschaut, auch in den anderen, in den teilweise in den Podcast, in den Threads für die einzelnen Podcasts wird da ja auch drüber berichtet. Viel Podcast gehört habe ich zugegebenermaßen auch nicht, mangels ordentliche Netzanbindung und Möglichkeit zum Runterladen. Und insofern war das schon irgendwie, ja, faszinierend, aber das, was ich so mitgekriegt habe, ich finde das immer hochspannend und ich finde das auch toll, aber ich versuche noch, mich nicht infizieren zu lassen. Gucken, wie lange ich da noch standhaft bleiben kann. Also solltest du irgendwann Hilfestellung brauchen, sag Bescheid. Ja, ich schrei dann. Mal sehen, nein, ich glaube, so wird das nichts. Achso, apropos sitzendes Hobby. Ich habe gestern auch noch ganz spontan was genäht. Aber es war auch nur so ein Mini-Teil. Ich wollte immer so eine Handy-Ladestation machen, eigentlich aus dickem Filz und wo man dann so aus Filz und sowas ausschneidet als Rückseite und da dran aus dünnerem Stoff ein kleines Täschchen näht und oben ist ein Loch dran, wo man den Stecker durchstecken kann, damit man das sozusagen wie so ein Türhänger im Hotel an die Steckdose hängen kann. Und das wollte ich eigentlich schon ganz lange machen und hatte nie Filz und habe dann gestern gemerkt, ey, ich habe aber Moosgummi, das ist nicht ganz so stabil und habe mich dann gestern hingesetzt und das ganz spontan als Überraschung für meinen Mann gebastelt, als der laufen war und weil sein Handy gerade an der Steckdose hing und dann habe ich das da schnell reingesteckt und als er zurückkam, meinte, oh, was ist das denn? Es ist nicht so perfekt geworden, deswegen möchte ich da kein Foto von zeigen. Ich habe irgendwie zu dicken Stoff genommen und der ließ sich nicht ordentlich falten und es sieht jetzt ein bisschen sehr krumpelig aus, aber es erfüllt seinen Zweck und es ist ein Prototyp, um Nachfolgemodelle bauen zu können. Ja, das ist doch das Wichtigste. Genau, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Sehr schön. So, aber ich glaube, mehr habe ich tatsächlich nicht zum Thema Handarbeiten zu erzählen. Es ist ein bisschen dürftig heute. Ja, dann steig doch einfach mal direkt mit Urlaub ein, wo du schon von deiner schlechten Netzabdeckung gesprochen hast und zu wenig Podcasts ja, unterwegs. Ja, schlechte Netzabdeckung, genau, richtiges Stichwort. Ja, wir waren, ich weiß schon gar nicht mehr, wie genau ich das vorher erzählt habe im letzten Podcast. Unser Plan war zu Fuß über die Alpen und von Oberstdorf nach Meran, das ist der sogenannte E5, der Europäische Fernwanderweg 5. Es gibt da mehrere von diesen Fernwanderwegen, die insgesamt ewig lange Strecken zurücklegen, aber so das ist so eines der Stücke, was am häufigsten gegangen wird von Oberstdorf nach Meran. Es gibt jede Menge Bergschulen, die da auch geführte Wanderungen anbieten und es machen einfach ganz viele Leute, es scheint ein großer Trend zu sein und wir wollten das eigentlich letztes Jahr schon machen und waren auch schon bis Oberstdorf gekommen, hatten schon ein, zwei Etappen auch vor Oberstdorf gemacht und ich habe dann aber auf dem Weg nach Oberstdorf unglaublich Halsschmerzen gekriegt und habe dann überlegt, ich gehe vielleicht nochmal schlauerweise zum Arzt, weil so mit Erkältung und so Hochleistungssport machen ist ja nicht so schlau und dann irgendwo auf einer Berghütte sitzen und gegebenenfalls die Bergwacht rufen, damit die einen im Heli abholen, weil man nicht mehr laufen kann, fand ich jetzt wegen einer Halsentzündung auch nicht so charmant und dachte mir, die kann man sinnvoller beschäftigen und war erstmal beim Arzt und der meinte so, wenn ich sie mir so angucke mit dem Hals, sie machen jetzt mal 5 Tage keinen Sport und nehmen schön Antibiotika, sie können in der Woche loslaufen und ich sagte, das ist mir zu doof, das passt nicht und dann haben wir das Ganze abgebrochen. Und im Nachhinein war das auch sehr gut so, also A, wegen dem Hals und B, weil es aber auch letztes Jahr im August 35 Grad waren, als wir losgelaufen wären. Und dieses Jahr hatten wir so 25 Grad beim Loslaufen und das war schon recht warm und anstrengend aufgrund der Wärme. Und insofern bin ich heilfroh, dass wir das jetzt nicht letztes Jahr mit 10 Grad mehr gemacht haben, weil ich glaube, da wäre ich eingegangen. Das war echt gruselig. Und ja, was haben wir gemacht? Wir sind nach Oberstdorf gefahren und haben uns da erstmal noch so 3 Tage eingegroovt. Und ich weiß, dass wir machen öfter Urlaub in den Bergen. Ich habe einfach die ersten paar Tage brauche ich, um mich auch an Höhenluft zu gewöhnen. Also seit wir in Hamburg wohnen, was jetzt mittlerweile auch schon über 10 Jahre ist, wird es immer schlimmer. Und jedes Mal, wenn ich in die Berge komme, brauche ich einfach Zeit, um mich an die dünnere Luft zu gewöhnen. So albern das klingt, aber es ist einfach so. Und insofern haben wir gesagt, wir machen es nicht, wie das einige andere machen, direkt hin- und loswandern, sondern wirklich erstmal so ein bisschen kleinere Sachen machen und vor Ort ein bisschen, ja, Luft schnappen sozusagen. Und als Flachland-Experte, dann kannst du mir doch bestimmt, also ich bin der Flachland-Experte, dann kannst du mir bestimmt auch sagen, auf welcher Höhe Oberstdorf ungefähr liegt, oder? Ja, das ist jetzt genau die falsche Frage. Ich glaube, Oberstdorf liegt auf so 800, 900 Meter Höhe. Also es ist nicht so super duper hoch, aber es ist schon mal deutlich höher als Hamburg. Okay. Und ja, letztes Jahr hatte ich außerdem noch zum Geburtstag einen Gutschein für Paragliding bekommen, so einen Tandemsprung, den ich dann in Oberstdorf auch einlösen wollte. Das habe ich in den 3 Tagen auch gemacht und das war ein ziemlich cooles Erlebnis. Tini hatte da ja schon in unserem Thread nachgefragt und mir noch viel Spaß gewünscht. Und ja, es war total toll. Und da ich das von Freunden geschenkt gekriegt habe und das Budget relativ großzügig war, konnte ich auch noch das Fotopaket sozusagen mitbuchen. Und da hatte dann halt mein Gleitschirmpilot hatte so eine GoPro-Kamera dabei und einen Selfie-Stick und hat dann damit diverse Fotos immer gemacht. Und das war schon sehr cool. Und ja, also es hat einfach großen, großen Spaß gemacht. Was der Aspekt, den ich nicht ganz so toll fand, war, also eigentlich hätte ich vom Gipfel des Nebelhorns starten sollen, aber dort sind Bauarbeiten in dem Gipfelrestaurant, deswegen wird die Gipfelstation gerade nicht angefahren. Das heißt, ich war eine Station tiefer, es gibt dort 2 Mittelstationen, ich war so auf der 2. Mittelstation. Von dort aus ging es los und dann ist der Flug halt kürzer und zum Ausgleich haben sie mit mir einen Thermikflug gemacht und Thermikflug klingt jetzt so harmlos, ist aber tatsächlich ein bisschen anstrengend, also zumindest fand ich es anstrengend, weil du eben die Thermik ausnutzt, das heißt, du fliegst recht nah an den Berg ran, nutzt die Aufwinde und kreiselst dich dann nach oben. Und dieses permanente Kreiseln, das schlägt irgendwann auf den Kreislauf. Also mein lieber Pilot hat mich auch alle 5 Minuten gefragt, ob es mir noch gut geht. Es ging mir auch gut, mir ist nicht schlecht geworden, aber es war echt so, oh, wenn wir hier noch lange drehen, dann machen wir irgendwann anders. Und insofern, und der war auch so begeistert, weil die Thermik so toll war. Und dann haben wir erst an dem einen Bergrücken das genutzt. Da mussten wir sehr, sehr eng kreiseln. Dann sind wir rüber zu einem anderen Bergrücken und haben dann da etwas größere Kreise gedreht. Und statt der eigentlich gebuchten so 25, 30 Minuten waren wir bestimmt eine Dreiviertelstunde unterwegs. Das war auch sehr schön, aber irgendwann hatte ich von diesen Kreiseln einfach die Schnauze voll. Und nachdem ich kurz davor stand, war so, also egal wie viel ich gebucht habe, ich kann nicht mehr kreiseln, lass uns einfach runterfliegen, hat er dann auch gemeint, so jetzt müssen wir aber mal langsam runter. Insofern, also ich glaube, ich hätte das auch nicht mehr viel länger mitgemacht, aber es war ein total schönes Erlebnis und es haben mich viele gefragt, ob ich das nochmal machen würde und ich glaube nicht, einfach um es als einziges Erlebnis weiter beizubehalten. Und wenn ich es nochmal machen würde, auf keinen Fall einen Thermikflug. Weil das ist irgendwie, das hat den Genuss ein wenig geschmälert, aber es war total faszinierend, so durch die Landschaft zu schweben und alles von oben anzuschauen. Und also das war schon echt toll. Und das Loslaufen war irgendwie auch völlig entspannt. Ich habe gedacht, irgendwann werde ich nervös, aber. Nee, der Typ hat so, also der war keine 30, der fliegt seit 10 Jahren und macht seit 3 Jahren solche Tandem-Sachen und der hat so eine Ruhe ausgestrahlt, das, weiß nicht, der hat mich allein mit seiner Anwesenheit beruhigt und ich hatte gar keine Chance, nervös zu werden. Das war ganz cool. Also du sahst auf dem einen Foto, das ich gesehen habe, auch wirklich entspannt aus, muss ich sagen. Das sah aus wie ein schönes also da Erlebnis. Dann auch. Ja, das war ein total tolles Erlebnis. Also wenn man keine Höhenangst hat, kann ich das nur empfehlen. Und ja, also ich bin aber auch auf der Kirmes nicht so jemand, der so Geräte mag, wo es sich ganz doll dreht und mit Richtungswechseln. Und das war halt so ein Punkt, durch diese Thermik-Dinger hat sich manchmal auch einfach unerwartet für mich die Richtung gewechselt. Und das zusammen mit den vielen Drehen war dann doch ein bisschen anstrengend. Also ich kann gut Riesenrad fahren, ich kann gut Kettenkarussell fahren, aber so Richtungswechsel und so Dauerdrehen ist dann doch irgendwie nichts für mich. Kann ich total verstehen. Aber ich fand das sehr toll und es gibt noch mehr tolle Fotos. ich hatte halt dann die Fotos auf einem USB-Stick bekommen und konnte auf dem Handy natürlich mit dem USB-Stick nicht so viel anfangen. Deswegen hatte ich ihn dann gebeten, mir zumindest ein Foto noch zu schicken, damit ich das auch schon mal rumschicken kann. Ich habe ja so per WhatsApp-Broadcast diverse Freunde und Verwandte immer über unser Fortkommen informiert und eben auch berichtet, was mit diesem Flug war. Und ja, da kamen schon sehr lustige Rückmeldungen dann auch von Freunden und Verwandten und einige so, bist du wahnsinnig? Und das war schon sehr lustig. Genau, ja, und dann das erste Highlight quasi schon in der Tasche und dann ging es am nächsten Tag los und wir haben die Tour nicht so, wie sie standardmäßig gemacht wird, in 6 Tagen durchgezogen, also mit 6 Tagen Wandern und 5 Übernachtungen, wovon 2 Hütte, ein Hotel und nochmal 2 Hüttenübernachtungen sind, sondern wir haben das ein bisschen gestreckt und haben 3 Etappen halbiert, sodass wir insgesamt 9 Tage unterwegs waren und haben halt dann, hatten auch 4 Hüttennächte geplant, aber alle anderen Nächte waren in Hotels oder Pensionen, sodass wir jede zweite Nacht quasi nur auf einer Hütte waren. Und das war auch ganz gut so. Dadurch war es nicht ganz so doll anstrengend. Die heftigste Etappe allerdings, vor der uns auch ein paar Leute gewarnt hatten, die das schon gemacht haben, die kann man nicht kürzen. Die ist laut dem Wanderführerbuch 5 Stunden 30 lang. Wir waren 10 Stunden unterwegs. Und das war echt schon jetzt ohne exzessive Pausen oder so. Es war schon gut anstrengend. Man startet ungefähr auf 2,2 auf einer Hütte. Macht dann erstmal einen Anstieg auf 2,6, ja, 300-400 Höhenmeter geht es rauf, ziemlich steil, ziemlich karstig, so Schottergelände und danach geht es ungefähr 2000 Höhenmeter abwärts. Und insgesamt geht man 15 Kilometer an dem Tag, also der hat es echt in sich und der hat mir auch Blasen unter den dicken Zehen eingebracht, aber das war auch quasi schon die schlimmste Verletzung, die ich mitgebracht habe. Insofern sehe ich das recht entspannt, weil das dank Blasenpflastern dann auch relativ schnell wieder schmerzfrei ist und ich gut weiterlaufen konnte. Aber das hat halt tatsächlich so, das Ende von dieser Etappe war dann schon auch knackig und wir wussten, wir können uns nicht so viel Zeit lassen, weil wir als Übernachtung nicht in dem Ort unten gebucht hatten, sondern wir haben gedacht, wir sind so dekadent und das Hotel, was an der Gipfelstation der Gondelbahn ist, die in dem Ort losfährt, wo man am nächsten Morgen sonst sowieso rauf müsste. Und ja, die letzte Gondel fuhr um 5. Wir haben die vorletzte um 4:30 erwischt. Also es war durchaus auch am Ende nochmal knapp. Die ging und hoch. Ich dachte, ich hatte das gelesen in deinen WhatsApp-Nachrichten und ich dachte, ihr musstet mit der Gondel runter und war so ein bisschen irritiert. Aber nein, es ging hoch. Nein, wir mussten hoch mit der Gondel und wir hätten sonst nochmal 1000 Höhenmeter Aufstieg gehabt und oder 2,5 Stunden mindestens. Und insofern waren wir sehr froh, dass wir das geschafft haben. Wir wussten aber, eine Reisegruppe, also so eine kleine geführte Wandergruppe mit so 6 Personen und einem Wanderführer, hatten wir am Abend vorher auf der Hütte schon getroffen und hatten rausgehört, dass die auch in diesem Hotel übernachten und die waren hinter uns. Und wir dachten immer, solange die noch hinter uns sind, liegen wir gut in der Zeit, dann müssen wir uns nicht beeilen. Weil wir insgesamt schon ein relativ langsames Tempo angeschlagen haben, zumindest bergauf. Bergab waren wir nicht ganz so langsam, aber da kommt einfach die mangelnde Bergluft sozusagen und das mangelnde Höhentraining hier in Hamburg deutlich durch. Also ich bin dann einfach langsam am Berg und auch mein Mann ist da nicht so der Bergraufrenner. Und insofern, wir haben gesagt, solange die hinter uns sind, ist alles fein. Und dann haben die uns tatsächlich so auf dem letzten Kilometer des Abstiegs noch überholt. Und dann haben wir den Wanderführer gefragt, so müssen wir uns jetzt beeilen? Er meinte, nee, alles gut, ich habe noch einen Shoppingstopp eingeplant. Und ihr braucht nicht mehr lange und es reicht noch. Und es war dann auch, das ging noch irgendwie vielleicht eine Viertelstunde bergab dann. Und dann musste man noch so 20 Minuten durch den Ort laufen bis zur Gondel und es war alles fein. Und wir hatten dann halt auch noch die halbe Stunde bis zur letzten Gondel, aber das war schon auch, ja, der Tag war aber echt knackig. Und auf diesem Abstieg haben wir dann noch, fing es an zu grummeln und zu donnern und wir haben aber gesehen, es bei uns war noch schön Sonnenschein, es hat an den gegenüberliegenden Bergen, es war es richtig dunkel und hat geregnet und irgendwann hat es dann bei uns auch geregnet, zum Glück nicht mehr gedonnert. Und wir waren dann aber auch, uns war so warm, wir waren so K.O., dass wir einfach gesagt haben, wir lassen jetzt einfach mal die Regenjacken sein, wir lassen uns jetzt kühlen von dem Regen, haben nur die Rucksäcke schnell in ihre Regenhüllen gepackt und sind dann weitergelaufen. Und das war auch gut, es hat dann irgendwie nach einer Viertelstunde auch wieder aufgehört. Und ja, Aber an dem Tag waren wir echt ziemlich durch und haben uns sehr gefreut über dieses extrem komfortable Hotel und die tolle Aussicht oben. Und das Coole war wirklich, du konntest von dem Restaurant aus und auch von unserem Zimmer hattest du einen super Panoramablick und man konnte wirklich die Stelle sehen, wo wir morgens noch gestanden hatten, nämlich zwischen dem Auf- und dem Abstieg. Diese Scharte ließ sich sehen. Also, und das ist echt weit weg. Also, aber es war krasses Wetter dann oben. Es hat abends noch gewittert und gehagelt. Und ja, irgendwie, wir haben quasi mitten in dem Gewitter gesessen, aber das war auch ein ganz cooles Erlebnis dann so auf der Höhe. Und ja, der Tag war echt knackig. Und insgesamt war es sehr, sehr schön und nicht zu doll anstrengend, aber der Tag war halt heftig und der Folgetag hatte eben auch eigentlich ein bisschen Laufen auf der Ebene und dann auch nochmal einen relativ deutlichen Abstieg und danach hatten wir echt keinen Bock mehr. Das war echt so, der Tag danach war wirklich so dieses, da hat es dann auch noch in Strömen geregnet und wir mussten schon wieder absteigen und da tat uns dann halt wirklich alles weh und dann haben wir gesagt so, oh, jetzt haben wir keinen Bock mehr und aber wir mussten halt einfach weiterlaufen und es hat aber auch in Strömen geregnet da und dann stehst du da und dir tut alles weh und du willst nicht mehr laufen, du kannst aber auch keine Pause machen, weil es überall nass ist und das war ziemlich ungemütlich und dann ging es irgendwann wieder, aber naja. Und am Folgetag mussten wir umdisponieren. Wir wären zwar noch auf die Hütte raufgekommen, wo wir schlafen wollten, konnten dann aber, es hatten also sowohl in unserem Wanderführerbuch als auch der Wanderführer von der Gruppe, die uns da auch zufällig in der gleichen Unterkunft wieder begegnet sind, also denen haben wir quasi 3 Nächte hintereinander in der gleichen Unterkunft geschlafen. Die haben uns so ein bisschen adoptiert, die waren total nett. Und der meinte auch so, naja, also wir wollen da morgen rauf und gleich wieder runterlaufen, aber ihr solltet, wenn ihr da nicht da übernachten und erst am nächsten Tag weiterlaufen, weil Schnee angekündigt war und eben das ist die Braunschweiger Hütte für alle, die das was sagt und man steigt dann ab in Richtung Rettenbachferner, sozusagen dieser Gletscher, der oberhalb von Sölden im Ötztal ist und steigt entlang des Gletscherskigebiets ab und hat dann einen Panoramaweg, der vom Tiefenbachferner aus Richtung Fendt läuft, das ist eine Stadt am Ende vom Ötztal. Und ja, gerade dieses obere Stück wird halt strengstens empfohlen, das nur bei gutem Wetter zu gehen und bei schlechtem Wetter nur, wenn man wirklich weiß, wo man lang geht und sich auskennt, gegebenenfalls mit Steigeisen, weil man Gletscherfelder oder Schneefelder oder sowas kreuzen muss. Und das ist mit Neuschnee wohl kein großer Spaß und erst recht nicht mit Nebel und Wolken. Und insofern haben wir gesagt, naja, wir haben keine Steigeisen dabei, wir kennen uns da oben nicht aus und nachdem uns sowohl das Buch als auch der Mensch abgeraten haben, darauf zu laufen, haben wir gesagt, dann machen wir es nicht. Haben die Nacht in der Hütte storniert, zahlt mal eine kleine Stornogebühr, aber das war es uns dann wert und sind stattdessen im Bus zurückgefahren, das Pitztal runter ins Tal und dann das Ötztal wieder rauf und haben eine Nacht in Sölden in einer kleinen Pension verbracht. In Sölden hat es den ganzen Tag geregnet, wir haben also wirklich einen Ruhetag gemacht und uns nur aufs Bett gelegt und nichts getan, so ungefähr. Und hatten dann halt überlegt, am nächsten Tag kann man mit einem Bus dahin fahren, wo sozusagen der schlimmste Abstieg vorbei ist an den Rettenbach und Tiefenbachferner und wollten von da aus weiterlaufen, aber auch da war das Wetter so gruselig mit Nebel und allem, dass wir gesagt haben, nee, das tun wir nicht und sind dann stattdessen durchs Tal, durchs Ötztal gelaufen Richtung Fendt und haben dann nur die letzte Viertelstunde quasi, also die letzten 3 Kilometer uns gespart, weil der Wanderweg da aufhört und man sonst Straße hätte laufen müssen. Also insofern haben wir weitestgehend den Weg schon gemacht, aber ja, mussten halt einmal umdisponieren, aber so, es war eine echt coole Erfahrung, aber auch da, ich würde die gleiche Strecke nicht nochmal gehen, einfach weil ich weiß, was da für anstrengende Sachen drin sind und es gibt noch so viele andere Strecken, die ich laufen möchte, da wäre es eigentlich schade, die gleiche nochmal zu laufen. Genau, und falls noch irgendjemand neugierig ist und Fragen hat, meldet euch gerne, wenn ihr ein bisschen ausführlicher zu den einzelnen Etappen was lesen wollt. Ich habe auf meinem Blog versucht, zwischendrin immer zu posten und habe eigentlich zu allen Etappen was geschrieben. Das heißt, nicht nur meine WhatsApp-Broadcast-Gruppe ist versorgt worden, sondern im Prinzip auch das breite Internet. Also ihr findet den Link ja auf unserer Wollgespräche-Seite. Da könnt ihr gerne nochmal ein bisschen nachlesen. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, meldet euch auch sehr gerne. Ich beantworte das dann. Aber es ist wirklich, also es ist ein cooles Erlebnis, aber schon auch anstrengend. Aber du wolltest es ja so haben. Ich wollte das so haben, ja. Ganz witzig war, bevor wir losgefahren sind, waren wir ja, hatte ich gerade gesagt, noch bei meinen Eltern und da haben wir den Vater von einer Schulfreundin von mir getroffen und als der so hörte, was wir vorhaben, meinte er so, naja, also deinem Mann traue ich das ja zu, aber dir? Und ich meine, wo ich so dachte, Dankeschön, ich meine, der kennt mich halt auch seit ich ungefähr 10 bin. Insofern, ich kenne ihn auch entsprechend lange. Ich weiß, er redet manchmal schneller, als er denkt. Aber ja, zugegeben, ich habe locker 20, 25 Kilo Übergewicht und ich bin jetzt nicht so der supersportlichste Mensch, aber ich habe einen recht starken Willen und ich glaube, ich bin sportlicher, als ich aussehe. Scheint zumindest, wenn ich mir überlege, wie ich da rumgelaufen bin, dann glaube ich, kann ich nicht ganz so schrecklich unsportlich sein. Aber das war echt lustig. Ich habe das dann meiner Freundin geschrieben, so, schöne Grüße an deinen Vater, ich bin übrigens auch angekommen. Dann meinte sie, ja, das klingt nach meinem Vater. Das war sehr lustig. Ja, du hattest ein bisschen wolligere Fäden. Achso, Wolle. Ich habe Schafe zuhauf gesehen. Aber keins und, mitgenommen. Keins mitgenommen. Es passte nicht in den Rucksack. Und ich habe sogar einen Lama oder Alpaka gesehen. An einer, wow, der, wo wir Pause gemacht haben. Wir tauchten echt aus dem Nebel auf und standen vor einer Hütte, wo wir mittags was essen wollten. Und da waren Lama oder Alpaka oder sowas. Total niedlich. Klar, warum nicht? Also die Schafe waren echt toll. Also wir sind wirklich zwischen so frei weidenden Schafen lang spaziert die letzten 2 Tage. Das ist so ein Hochtal, wo jede Menge Schafe grasen und ja, wir hatten permanent Schafgebimmel um uns rum und das war total nett. Also weniger Kühe, mehr Schafe. Ja, also die Schafe, die ich gesehen habe unterwegs, die hätte ich tatsächlich in den Rucksack stecken können. Wir, ja, wie vorhin schon gesagt, wir waren auf unserer eigenen Tour de France unterwegs. Ich habe innerhalb von 9 Tagen, wir sind Freitag los und Samstag wieder zurückgekommen, etwa 2.500 Kilometer gemacht. Im Auto allerdings. Also wir sind von Toulouse aus in die Bretagne hochgefahren, weil da nämlich dieses Jahr ein Wollfest stattfindet. Also letztes Jahr fand das hier in der Nähe statt, aber meine Mama war zu Besuch und deswegen habe ich dann gedacht, das wäre blöd, wenn ich sie jetzt ins Auto verfrachte, mitnehme und naja, dann irgendwo da parke. Und deswegen war ich so ein bisschen unschlüssig, weil die Bretagne von hier aus, das sind schon 800, 900 Kilometer und ach, das macht man ja nicht nur für ein Wollfest, aber wir haben gesagt, wir bauen dann den ganzen Urlaub drumherum. Und so hatte ich dann das Glück, dass ich tatsächlich auf dem Wollfest in der Bretagne war. Und ich kann den Ort nicht mal aussprechen, ich kann ihn mir nicht merken. Ich sage einfach mal Bretagne und gut. Es war in einem kleinen Freilichtmuseum, also Ecomusee, ich habe es extra nochmal nachgeschlagen. Und es war total süß, also es war sehr, sehr ruhig, sehr beschaulich, es waren viele alte Steingebäude, 2 alte Wassermühlen, die auch zum Teil noch in Betrieb sind und ja, es waren relativ viele Familien auch da, wie ich fand, die haben das erste Mal gemacht dort, das erste Jahr und es war sehr natürlich, also es wurde auch Schafschuhe vorgeführt. Es gab Vlies, also Rohwolle zu kaufen. Es gab auch ein paar Aussteller, die so die typischen gefärbten Sachen, handgefärbte Sachen hatten und sowas. Aber es war insgesamt recht beschaulich, würde ich sagen. Auch mit vielen Vorführungen, auch für Kinder, das fand ich schön. Also sie hatten dann so kleine Kindergruppen, denen sie gezeigt haben, wie das Schaf geschoren wird, was man mit der Wolle macht, wie die verarbeitet wird und was dann hinten rauskommt und das war süß, also die waren auch total motiviert und haben dann immer alle dazwischen gerufen, was sie denken, was es ist, was sie da sehen und so. Das war toll. Ich habe da auch ein bisschen was eingekauft. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht im Sinne der MMM 2016-Aktion ist. Ich habe einmal 2 kleine Beds mitgenommen und einen großen Sack Rohwolle. Es ist ein Texel-Shetland-Mix, also mein Freund hat dann auch gefragt, heißt das jetzt, dass die Texelwolle und Shetlandwolle genommen haben und sie zusammengeworfen haben? Nein, das heißt, dass das Schaf aus einem Texelschaf und einem Shetland-Schaf gekreuzt wurde und dann schert man das halt einmal ab und dann hat man einen Texel-Shetland-Mix. Das sind so 1,5 Kilo. Klingt jetzt erstmal viel, das wird ja aber auch noch gewaschen und da wird ein bisschen was rausgezupft und so weiter. Also ganz so viel ist es nicht. Ich habe es jetzt gestern hier vor Ort auseinandergezogen ein bisschen. Also es ist sehr schön sauber und sehr schön vorsortiert. Ich habe ganz, ganz wenig wegsortieren müssen von den Beinen und hinten vom Schwanz, da wo das Schafpuh hängt. Aber es war halt so ein gewisser Schafduft gerade durch die Wohnung. Also es ist ganz leicht, ganz unterschwellig, aber es ist auf jeden Fall da. Ich habe das ein bisschen nach Farbe sortiert. Also es wird wohl für einen Pulli für meinen Freund reichen und ich muss mal schauen, ob es für mich für einen Pulli reicht oder ob ich, da sind so schöne, helle, weiche Stücken drin, ob ich da vielleicht auch lieber ein Tuch für mich draus mache, aber das wird demnächst aufs Rad kommen. Ja, es ist auch wirklich schön weich und ist ganz lockig, ganz wellig. Das hat mich sehr gefreut. Und dann sind wir von da aus, also wir haben natürlich noch übernachtet, sind wir weitergefahren nach Ouessant. Das ist für alle die, die nicht spinnen, eine kleine Insel, ja schon mitten, naja, mitten im Atlantik ist übertrieben. Man fährt eine Dreiviertelstunde mit der Fähre hin, es ist auch keine Autofähre. Es ist so ein kleiner Brocken Fels, der am Eingang des Ärmelkanals liegt. Also sehr raues Klima, ziemlich starke Strömung, deswegen haben die auch 5 Leuchttürme auf einer Insel, die 18 Quadratkilometer hat. So, da wohnen 800 Menschen. Es ist relativ klein. Und da kommen eben auch die Ouessant-Schafe her. Und das sind wirklich, ich habe sie hier auf Französisch immer Mini-Mouton genannt. Also es sind wirklich Babyschafe. Ein ausgewachsener Bock mit Hörnern und allem geht mir nicht bis zum Knie. Oh, die sind ja süß. Wieso habe ich die nicht gesehen? Also ich muss dazu sagen, ich habe vor 20 Jahren in der Bretagne ein Auslandssemester oder zwei Auslandssemester verbracht und war da auch auf Ouessant mal mit einem Ausflug, aber ich kann mich nicht an Schafe erinnern und auch nicht an Minischafe. Aber ich glaube, vor 20 Jahren war ich auch einfach nicht so auf dem Wolltrip wie jetzt. Aber ich muss mal meine Fotos raussuchen, ob ich Minischafe irgendwo drauf habe. Also im Zweifel hatten sie nicht gemäht, dann siehst du die nicht. Vielleicht auch das. Also sie hatten da auch wieder ein kleines Freilichtmuseum, da hatten sie dann so drei Ouessant-Schafe zum Präsentieren, also ein Bock, eine, wie heißt denn das weibliche Schaf? Scharf, Ja, glaube okay. ich. Ein Keine Ahnung. Schaf. Und ein Lamm, und dieses Lamm, das war wirklich so klein, das hast du auf zwei Händen letztendlich tragen können, ohne Wie Probleme. süß. Oh, ich habe auch ein paar Fotos gemacht, aber du siehst natürlich die Größenverhältnisse nicht auf den Fotos. Aber da habe ich schon ernsthaft überlegt, angenommen, ich hätte einen Garten, also im Kofferraum hätten wir das Schaf auf jeden Fall mit nach Hause bekommen, inklusive seiner Hütte. Was ist mit dem Innenhof da bei dir? Ja, das ist ja der Innenhof meines Vermieters und da gibt es auch Ich nicht so kann. richtig Gras und das, nein, das Aber das funktioniert, glaube könnte ich, man ja nicht. anpflanzen. Ich weiß nicht, was er von der Idee hält, plötzlich eine Mini-Schafherde im Hof zu haben. Na gut. Ja, und einzelne Schafe ist irgendwie blöd. Ich glaube schon, es sind Herdentiere. Ja, das funktioniert nicht. Nein, nein, das ist schon okay. Das ist natürlich immer so ein romantisches Bild, das man hat. Ich nehme jetzt ein Schaf mit nach Hause und stelle mir das auf die Wiese. Aber da ist ja schon ein bisschen mehr mit verbunden. Nein, nein, das ist schon okay. Ich hatte dann noch überlegt, auch ein Vlies vom Ouessant-Schaf mitzunehmen. Und im Spinnernetz hatte ich dann so mal gefragt. Und da kamen so Aussagen wie, also ja, für einen Pulli, da brauchst du schon drei Vliese. Und an der Stelle habe ich dann da auch ganz schnell wieder Abstand von genommen, weil die Schafe sind wirklich so klein, da ist nichts dran. Ja, dann ist ja doof, das lohnt sich dann ja nicht. Ja, wir waren auf Ouessant 2,5 Tage, ja, 2 Nächte, sind am Sonntag früh angekommen, Dienstagabend wieder abgefahren, hatten auch wunderschönes Wetter. Man sagt ja von der Bretagne häufig, dass es da regnet, also ähnlich wie in Hamburg. Immer schlechtes Wetter, es hängen auch überall so witzige Schilder und dergleichen. Aber wir hatten wirklich, wirklich Glück mit dem Wetter. Wir hatten viel Sonnenschein, es war mäßig windig und ich habe sogar ein bisschen Sonnenbrand bekommen, obwohl ich mich eingecremt habe. Ja, einen Tag sind wir dann, haben uns Fahrräder geliehen und sind auf der Insel ein bisschen rumgefahren, haben ein paar von den Leuchttürmen angeguckt. Also die Leuchttürme stehen auch nicht alle auf der Insel. Die Mehrzahl der Leuchttürme steht eigentlich vor dem Land im Wasser, so 2, 3 Kilometer von der Landmasse entfernt. Und die wirken trotzdem riesig. Also die haben Höhen von um die 50, einer hat 60 Meter Höhe. Die sind echt massiv. Und wenn man so Fotos sieht, es gibt so ein ganz berühmtes Foto von einem der Leuchttürme dort, Also da kommt, es ist ein großer Betonblock einfach nur, eigentlich kein schöner Leuchtturm. Und dann sieht man, wie unten die Tür aufgeht und der Leuchtturmwärter rauskommt. Und was der aber nicht sieht, in deinem Rücken kommt eine riesige Welle, die gerade am Leuchtturm bricht. Und das Bild ist aufgenommen. Also die Welle, die geht fast bis zu, also na gut, wenn sie bricht, die Welle an sich nicht, aber wenn sie bricht, geht sie fast bis zur Spitze des Leuchtturms. Und genau dieses Bild ist eben aufgenommen worden auf dem Leuchtturm in Wesson. Phare de la Jument heißt er. Ja, es ist total faszinierend da in der Bretagne. Also diese Leuchttürme überall und das fand ich auch sehr cool. Wir haben damals eben auch an den Wochenenden häufig so Tagesausflüge gemacht auf verschiedene kleine Inseln und jeder hat ihren eigenen Leuchtturm, mindestens einen und das ist einfach total toll. Also dieses wildes Meer und Leuchttürme, das fand ich super faszinierend. Also ich habe das Dreivierteljahr dort sehr genossen und das mit dem nicht so schlechten Wetter kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Also es war nicht wirklich schlecht dort. Also es, ja, es hat mal genieselt, aber das ist so ein bisschen wie in Hamburg. Es nieselt dann, aber dann ist es auch wieder weg. Man wird nie richtig durchnass. Also dass es wirklich so ein Platterregen gibt, der sich tagelang hält und man bei jedem Schritt vor die Tür durchgeweicht ist, das hatten wir da irgendwie fast gar nicht. Also das war echt schön. Der Winter war für bretonische Verhältnisse relativ hart, den wir hatten. Normal ist es da irgendwie so um die 10 Grad und wird nicht richtig kalt. Durch den Golfstrom wohl auch irgendwie, aber in dem Winter, als wir da waren, war es richtig frisch auch irgendwie. Und dann dachte ich irgendwann, ich gehe mit einem französischen Freund, den ich dort kennengelernt habe, ins Kino und um mich aufzuwärmen, weil das Häuschen, in dem ich gewohnt habe, wurde auch nicht so richtig warm. Und ja, an dem Abend war leider im Kino die Heizung kaputt. Es wurde dort auch nicht warm. Es war also irgendwie nicht so erfolgreich mit dem Aufwärmen im Kino. Das ist meine Erinnerung an bretonischen Winter. Aber Schnee oder so hat man da vergeblich gesucht. Also brauchte man auch eigentlich keine richtig warme Jacke. Also das ging alles ganz gut. Nee, das war eine schöne Zeit da. Bretagne ist toll. Und ich war aber zugegebenermaßen seit 20 Jahren auch nicht mehr da. Ich würde sehr gerne nochmal wieder hinfahren. Das muss ich mal wieder machen. Ich kann es sehr empfehlen. Wir waren dann auch in dem Leuchtturmmuseum, das da auf der Insel ist, und da war auch so ein bisschen Geschichte. Ich war ganz überrascht. Also die Franzosen haben wohl relativ früh, weil sie auch diese riesige Atlantikküste haben, einen richtigen Plan entwickelt, wo es gefährlich ist, wo Leuchttürme hinkommen. Und dann haben die ganz organisiert, ganz strukturiert, wirklich Plätze identifiziert, wo sie die Dinger draufbauen können, weil gerade wenn man die nicht auf Land baut, vor 100, 100, ja, 150 Jahren, gab es ja nicht die Möglichkeiten, einfach dahin zu fahren, einen riesen Betonklotz hinzusetzen und da den Leuchtturm draufzubauen, sondern sie haben dann systematisch Felsen im Wasser identifiziert, auf die sie diese Leuchttürme draufbauen können und haben das dann ganz strukturiert abgearbeitet. Haben da hunderte von Leuchttürmen an die Küste gesetzt und damit eine der sichersten Küsten in der Zeit geschaffen sozusagen. Da war ich ganz überrascht, das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Sie haben Nee, wusste dann ich auch nicht. Ihre Leuchtturmtechnik wohl auch exportiert, also haben auch im Ausland Leuchttürme gebaut und haben auch, was die Technik der Beleuchtung, also für dieses Leuchtfeuer angeht, sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Also vorher hat man das mit Spiegeln fokussiert und es gab dann Petroleum- oder Öllampen und es war ein Franzose tatsächlich, der dieses Prismensystem erfunden hat. Also dass man das nicht mehr mit einem Spiegel, mit so einem konvexen oder konkaven Spiegel brechen muss und dann das Licht sozusagen dreht über eine Drehfunktion, sondern die haben wirklich ein riesiges Gebilde aus Prismen zusammengesetzt, das dann einfach über diese Lampe, egal ob jetzt Öl oder später dann auch elektrisch betrieben, drüber gesetzt wird und das auch ganz anders das Licht verteilen konnte. Also es war richtig spannend. Die hatten da auch so alte, naja, alte Anlagen halt, die dann nach und nach ausgetauscht wurden, als sie kaputt gehen. Ja, das kann ich sehr empfehlen. Ja, muss ich dringend nochmal machen. Es ist halt ohne Auto ein bisschen blöd und irgendwie von Hamburg im Auto in die Bretagne wäre, glaube ich, auch nicht so der große Spaß. Ja, ich war auch überrascht, es gibt überall relativ viele kleine Flughäfen auch. Also auch in Brest sowieso, in Le Conquet, da wo die Fähre anlegt und selbst auf Ouessant. Also es scheint da auch relativ viele kleine Regionalfluglinien zu geben. Ja, also zumindest müsste man irgendwie, wahlweise bis Paris oder bis Brest oder irgend sowas fliegen und dann mit einem Mietwagen weiterfahren, weil so mit öffentlichem Nahverkehr kommt man dann auch nicht wirklich hin. Also man kann schon ein bisschen was machen, aber es ist, ich glaube, wenig befriedigend, um dann wirklich die schönen Küstensträßchen zu sehen oder da an die Leuchttürme näher ranzukommen und so. Und insofern müssen wir mal gucken. Aber wir haben für nächstes Jahr gerade erstmal ganz andere Pläne. USA habe ich ja schon erzählt und jetzt, wo wir das mit dem Wandern hinter uns haben, haben wir schon gleich die nächste Wanderroute ins Auge gefasst. Überlegen, nächstes Jahr dann vielleicht auch noch in Schottland wandern zu gehen, ganz dekadent einen zweiten Urlaub zu machen. Genau, ja, mal schauen. Es gibt in Schottland den West Highland Way und den fänden wir auch sehr reizvoll. Aber da würden wir vielleicht dann auf die Komfortvariante mit Gepäcktransport ausweichen. Ja, das kann ich verstehen. Ja, weil sonst wird es, glaube ich, sehr anstrengend, weil es sind insgesamt irgendwie 150 Kilometer in irgendwie so knapp 14 Etappen oder man kann es halt auch kürzer machen, dann hat man aber relativ lange Etappen und dann ist, glaube ich, schlauer, man hat keinen Rucksack dabei. Ja. Und irgendwie mal sehen. Aber das ist noch so ganz grob. Wir haben jetzt zumindest schon mal geguckt, dass es Anbieter gibt, die Gepäcktransport machen auf der Strecke und es gibt so Hardcore-Menschen, die das mit einem Zelt machen, aber wir sind beide nicht so zeltaffin. Insofern würde es wahrscheinlich eher auf Hostels oder Bed and Breakfasts rauslaufen oder so. Und ja, da überlegen wir noch. Vielleicht wollen wir auch noch gucken, ob wir Freunde finden, die mitkommen, um einfach mit mehr Leuten zu laufen. Dann ist es, glaube ich, auch lustiger, als wenn man das so zu zweit macht. Also es ist bestimmt auch schön, aber vielleicht ist es auch netter, das in der Gruppe zu machen. Könnte ich mir vorstellen, da hat man vielleicht auch Spaß mehr. Und es ist wahrscheinlich nicht ganz so anstrengend wie in den Alpen. Ja, wahrscheinlich. Weil einfach weniger Höhenmeter dabei sind. Ja, ich lese bei Kate Davies ja das Blog und sie wohnt da, glaube ich, mehr oder weniger direkt an diesem West Highland Way und ab und zu gibt es halt auch Fotos. Die beiden sind wohl auch ziemlich viel unterwegs, also wandern auch viel und ja, es sind schon schöne Fotos. Schwer. Ja, mal gucken. Ja, Schottland ist toll. Also insofern, wir waren da ja vor ein paar Jahren und ja, da habe ich gesagt, das fände ich auch schön, da mal wandern zu gehen, einfach weil die Landschaft so schön ist und ja, mal gucken, was es nächstes Jahr so gibt. Ich werde da mit Sicherheit drüber berichten, aber das dauert noch ein bisschen. Ja, ich würde gerne nochmal nach Island zurück. Ja, das wäre auch fein. Wir können ja mal so eine gemeinsame Urlaubsplanliste machen, damit man irgendwas finden, was sich überschneidet. Ja, also Schottland steht auch auf dem Plan und dann aber mit angeschlossener Whisky-Tour natürlich. Ja klar, das ist zu Fuß ein bisschen unpraktisch, also weil man einfach... Mit Auto übrigens auch. Ja, mit Auto auch, ich weiß, aber zumindest, wir haben das dann immer so gemacht, dass wir abwechselnd getrunken haben. Also bei der einen Destillerie der eine, bei der anderen der andere. Also, jeden Tag ein anderer oder dass wir halt geguckt haben, das ist eher milder, das ist eher starker oder rauchiger Whisky und dann haben wir geguckt, wer mag den lieber und dann ist einer gefahren und der andere hat den Whisky probiert. Ja, wir mögen leider beide die rauchigen. Ja, das ist dann nicht so gut, aber dann, dann müsst ihr euch tatsächlich abwechseln. Ja. Ja. Sehr fein. Ja, aber ich glaube, nach Ouessant sind wir ja noch weitergefahren. Ach so, stimmt. Du bist ja noch gar nicht fertig. Stimmt, ihr müsst ja noch irgendwie zurück. Ja, genau. Also 2.500 Kilometer sind es noch nicht bis Ouessant. Ja, wir sind dann nach 2-3 Tagen zurück an der Küste lang, wollten auch ein bisschen was von der Atlantikküste sehen und haben dann ja so ein bisschen Hotelhopping gemacht. Das war ja ein langes Wochenende hier auch, also relativ viele Leute unterwegs. Wir haben dann noch angehalten in Gironde, für alle, die, denen das nicht sagt, das ist die Gegend, aus der das Fleur de Sel kommt, diese, wie heißt das denn auf Deutsch? Meersalz, also das ist das besonders feine Meersalz, ich weiß gar nicht, wie das Zeug auf Deutsch heißt. Das ist ja nicht nur das Meersalz, also da gibt es auch normales Meersalz, sondern das wird in Salinen an der offenen Luft, da wird sozusagen das Meerwasser reingeleitet. Und dann verdunstet das über, also es wird immer hochkonzentrierter in den Becken. Und das Meersalz ist, also das normale Meersalz, das grobe Meersalz, ist das, was sich unten auf dem Boden absetzt. Und es setzt sich aber auch, ja, Salzblüte heißt das, glaube ich. Das kann sein. Also es setzt sich an der Oberfläche auch Salz ab. Das sind dann nicht so runde Körner, sondern die sind eher flach, eher wie Plättchen. Und wie du schon sagtest, die sind relativ fein. Und das wird dann abgeschöpft. Das haben wir uns angeguckt und natürlich auch ein bisschen was mitgenommen, weil es ist doch deutlich günstiger, als wenn man das so im Supermarkt kauft. Und von da waren wir dann noch ein bisschen im Médoc unterwegs. Also wir sind mit der Fähre über die Gironde übergesetzt an der Mündung. Und haben dann da noch eine kleine Chateau-, Wein- und Essenstour gemacht. Also Frankreich ist ja berühmt für sein gutes Essen und wir haben da noch ein, zwei ganz gute Restaurants aufgetan. Und nochmal einen Leuchtturm besichtigt. Zwar steht Yeah. es, ja, in der Gironde-Mündung steht, auf so einem, bei Ebbe ist es eine Insel, bei Flut nicht. steht ein Leuchtturm, der heißt das Versailles der Meere. Der ist tatsächlich schon im 17. Jahrhundert gebaut worden, tatsächlich aus Marmor ursprünglich mal. War damals noch relativ klein, mit einer kleinen Einliegerwohnung. Zimmer und Kapelle für den König, also ist tatsächlich für den König gebaut worden. Und der war dann aber nachher so flach, dass sich die Seeleute beschwert haben, dass sie das Leuchtfeuer gar nicht sehen. Und dann hat man so 150 Jahre später nochmal aufgestockt. Das nachher nicht mehr mit Marmor, aber das ist ein wunderschöner Leuchtturm. Es ist wirklich richtig beeindruckend, richtig protzig gebaut. So einen Leuchtturm habe ich noch nie gesehen. Und der ist alles in allem inzwischen 60 Meter hoch. Und man kommt dann mit so einem Schiff relativ dicht dran, aber dadurch, dass es ja dann Insel ist, mal trocken, mal nass liegt, kommt man dann mit dem Schiff nicht richtig bis zum Leuchtturm und dann sind wir in so ein Amphibienfahrzeug umgestiegen. Ich bin noch nie auf sowas gewesen. Es ist eine Schachtel aus Aluminium mit drei Rädern und einem Außenborder. Okay. Ganz merkwürdig. Und so ruckelten wir dann da über die Insel rüber, wieder ins Wasser, wieder auf die Insel, wieder ins Wasser. Und dann gibt es so einen kleinen Steg, der vom Leuchtturm losgeht und so ganz flach abfällt. Und je nachdem, wie hoch das Wasser steht, landet halt das Amphibienfahrzeug dort irgendwo an. Und dann kann man aussteigen, auf den Leuchtturm gehen. Wir hatten, glaube ich, eine gute Stunde, sind einmal hochgelaufen, haben uns alles angeguckt und sind dann wieder runter, haben gewartet, dass das Amphibienfahrzeug uns wieder abholt, während die Flut kam. Und dieser Steg ist halt, also ist aus Stein gebaut, aber schon recht ausgehöhlt, ist eben auch schon entsprechend alt. Und dadurch, dass der so flach ist, kommt das Wasser relativ schnell. Und dadurch, dass er ausgehöhlt ist, kommt es nicht gleichmäßig. Also es gibt Stellen, die werden früher überflutet als das Ende des Stegs. Wir hatten das auf dem Schirm, ein Großteil der Gruppe nicht. Die haben dann also Das heißt, das war tatsächlich. lustig? Es war sehr lustig, die haben dann nasse Füße bekommen. Also, Schön. ja, nicht viel bis zum Knöchel oder so, das geht schon alles. Aber du siehst dann wirklich das Wasser kommen und du kannst nachher nicht mehr so schnell gehen, wie das Wasser kommt. Das ist tatsächlich so. Nein, aber alles in allem war das ein sehr schöner Aufenthalt. Das Wasser ist dort Ja, auch das klingt so. unglaublich blau, also wirklich fast wie in der Karibik oder so. Ganz unwirklich. Ja, schön. Ja, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und schon waren die 2.500 Kilometer rum. Und ich hatte ein Schaf, okay, ein Vlies im Auto. Ja, ist, glaube ich, auch besser als ein lebendiges Schaf. Praktischer irgendwie, Pflegeleichter. ja. Ja, das war mein Urlaub. Sehr schön. Ja, dann haben wir heute vor allem, glaube ich, Urlaubsberichte gemacht. Ich hoffe, es hat unsere Hörer jetzt nicht völlig gelangweilt, dass wir nicht so ganz viel über wollige Themen gesprochen haben, aber wir haben ja auch versprochen, dass wir immer mal wieder andere Themen einbasteln und insofern, ich glaube, das passt schon. Ich denke auch, es Sehr hat schön. so ja immer wieder Wollbezug. Genau, ein bisschen zumindest. Ja. Genau, ja, was gibt's noch zu sagen? Von mir aus nicht viel. Auf Ravelry findet ihr uns als Julia401 und als Käthe mit AE und ohne H. Wir sind in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe im Thread Wollgespräche jederzeit erreichbar und vermutlich jetzt auch wieder mit schnelleren Antwortzeiten als in den letzten 2, 3 Wochen. Die Shownotes findet ihr auf wollgespräche.wordpress.com, aber das wisst ihr vermutlich, weil irgendwoher habt ihr ja auch unseren Podcast geladen. Und was gibt's noch? Mein Blog gibt's auf nochenprojekt.wordpress.com, ist aber auch auf den Wollgesprächen verlinkt. Du bist noch auf Instagram unterwegs. Genau, als Frau.Neumann, da gab es auch ein paar Fotos aus dem Urlaub. Oh, da muss ich mal gucken. Ja, so viele Das sind es habe ich jetzt noch gar nicht. nicht. Ich habe auch die Fotos noch nicht durchsortiert. Es sind irgendwie um die 600 Fotos entstanden in der Zeit. Da muss ich noch mal beigehen und dann wird sicherlich noch das eine oder andere auch auf Instagram landen. Das ist cool, da bin ich gespannt. Vielleicht muss ich auch noch einen Instagram-Account mir zulegen, damit ich das schneller verfolgen kann. Sehen Und kannst du die ja, Fotos auch so. ja, deswegen, aber dann kriege ich es wahrscheinlich schneller mit. Mal sehen. Aber ich glaube, ich will nicht noch einen Account irgendwie. Ich versuche ja dann doch irgendwie was Sinnvolles zu machen in meiner Zeit und nicht nur rumzudaddeln im Netz. Apropos, ein Pinterest-Account habe ich auch noch. Da findet ihr mich als Käthe HH mit AE und ohne H an dem T, aber danach halt dann zwei Hs für Hamburg. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, au revoir Revoir und und tschüss. tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.